nicht aufgemacht. Heute keine Lieferung. Wie umsonst, die Kanne leer wie so oft. Umsonst gefroren und gehofft, die halbe Nacht. Jemand belügt uns, jemand betrügt uns, jemand hält uns für dumm. Wollt ihr wissen, wer die Milch euch nimmt? Die ganze Milch ist nur für sie bestimmt. Für eure Kaiserin, sie braucht sie für was? Ihr Bass. Was? Für ein Skandal. Ein Skandal. Das hätte ich nie von ihr geglaubt. Das hättet ihr nie von ihr geglaubt. Kinder sterben, weil es keine Milch gibt für sie. Keine Milch für die Kinder. Sie badet. Kaiserin quält, wenn sie in ihrem Kamm die Haare zählt. Weint sie vor Kummer, denn sie traut uns.